1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, und schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wie immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt wie? Sie heißt Susanne und ist 27. Hallo Susanne. Hallo. Susanne, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um Bilder. Ah, wir haben vorgestern miteinander gesprochen. Genau. Du bist die Geistfrau. Genau. Die Frau, die von einem Geist verfolgt wird. Die wirklich begeistert ist, ja. Du bist begeistert. Na, erzähl mal ein bisschen von deiner Geschichte. Ja, also es hat wie gesagt angefangen, als ich mit 9 Jahren. Mhm. Da habe ich noch mein Zimmer mit meiner Zwillingsschwester Sabine geteilt. Ja. Und wir haben damals schon irgendwie Schatten gesehen, so einen schwarzen Schatten, haben zwar beide Angst gehabt, haben aber mit niemandem darüber geredet. Ja. So, und letztes Jahr im August circa habe ich dann was Komisches bei mir im Zimmer gehört, das war um 4 Uhr morgens. Jetzt machen wir einen großen Zeitsprung, ne? Du warst gerade noch 9 Jahre, jetzt bist du 27. Genau. In der Zwischenzeit ist nichts passiert. In der Zwischenzeit waren auch einige Sachen, aber nachdem ich das meinen Eltern erzählt habe, hieß es, es sind Albträume. Ja. Könnte also, ja eventuell auch sein. Nee, definitiv nicht. Also ich bin eine Eule. Also ich bin ein Nachtmensch und ich bin wach gewesen. Also das war so, dass ich schon Angst hatte zu schlafen. Okay, reden wir jetzt über das, was jetzt neulich passiert ist. Genau. Ich habe einfach mal spontan Bilder von mir gemacht. Oder von mir machen lassen, ja. In meinem Zimmer. Ja, diese Bilder liegen jetzt auch vor bei mir. Ne, ja. Die hattest du uns ja gemailt. Erzähl du vielleicht erstmal, bevor ich das jetzt vertiefe. Ja, auf dem ein Bild, wo ich drauf zu sehen bin, das ist das erste Bild, was entstanden ist. Ja. Was meiner Meinung nach sehr komisch ist, weil dieser schwarze Schatten da ist und in diesem Schatten ein weißer Punkt. Ja. Und du bist der Auffassung, das könnte sich hier eventuell um einen Geist handeln? Würde ich sagen, weil... Würdest du sagen? Also, ich zeige jetzt mal das Foto in die Kamera. Ich muss so ein bisschen lachen, ich sag gleich, warum ich lachen muss. Also, wir haben dich unkenntlich gemacht mit schwarzen Balken, damit man dich nicht so erkennt. Okay. So, jetzt bin ich... Und du meinst, du sprichst von einem schwarzen Schatten, Moment, Entschuldigung, hier, ne? Kannst du mich sehen? Genau. Hier so ungefähr, genau, ne? Genau da. Ja, liebe Susanne, ich würde einfach sagen, das ist einfach ein Schatten, aber ich sehe da keinen Geist. Und das weiße Pünktchen könnte irgendein Gegenstand... Nee, an der Stelle ist definitiv also keine Steckdose, kein Lichtschalter oder sonst irgendwas. Hm. Und das ist das erste Bild, was entstanden ist. Ja. Darauf, also ich habe gedacht, okay, das ist irgendein Fehler von meiner Digitalkamera und habe dann meiner Schwester das Bild geschickt und... sie hat dann reingezoomt und hat da irgendwie was erkannt. Und daraufhin habe ich dann angefangen, von meinem Zimmer weitere Bilder zu machen. So, jetzt liegt mir jetzt noch ein anderes Bild vor. Das zeige ich mir in die Kamera. Das ist so ein Bild von deiner Wand. Genau. Da sind so diverse Fotos. Kleine Fotos, große Fotos und ein Foto von irgendeinem Baby und eine Blume. Meine Nichte Harwin. Die kleine Nichte Harwin. Genau. Und eine blaue Blume. Wo, bitteschön, ist da der Geist? Ich sehe keinen Geist. Da, wo du mit deiner rechten Hand gerade bist, da ist nämlich eine Ecke von meinem Laptop. Hier, ja. Genau. Und wenn man da genau hinschaut... Ach, Liebelein, da ist doch nur nichts zu sehen. Also ich bin ja nun sehr offen für solche Themen, aber da ist nur schwarz. Da ist ein bisschen Laptop und... Nee. Wenn man da genau hinguckt, dann, das hat aber Christian auch gesehen, da ist jemand drauf abgebildet. Hier? Genau in der Ecke, genau. Wenn man da, gut, jetzt in der Kamera sieht es natürlich aus, als wenn es alles nur schwarz wäre. Ja, ja, natürlich, aber ich habe sie jetzt hier vor Augen und erkläre es auch den Radiohörern so ein bisschen. Da ist ein schwarzer Laptop, ja, da ist ein bisschen Schatten drauf oder so. Ja, also... Schatten, wo auf jeden Fall ein rechtes Auge zu sehen ist, da ist eine Nase zu sehen, da ist ein Mundwinkel zu sehen und eine Kopfbedeckung. Mit viel Fantasie. Mit viel Fantasie. Ich hatte erst dein, wer ist das hier? Das ist das Baby? Harwin, meine Nichte. Ich hatte erst gedacht, Harwin, deine Nichte ist der Geist. Nein. Das hätte mich überzeugt. Da würde ich sagen, nein, ja klar, ich sehe den Geist. Das ist der Engel. Ja, Susanne, das ist nun ein schwieriges Ding. Aber nochmal die Frage. In all den letzten Jahren ist ja nicht angeblich aufgetaucht, dieser Geist? Er doch war ab und zu da. Ich habe das gemerkt, indem ich irgendwelche Geräusche gehört habe, die nicht normal waren. Ich konnte es mir nicht erklären. Höre ich manchmal auch, aber egal. Ja, und du hast Geräusche gehört und? Ja, und daraufhin, klar, hat man natürlich auch irgendwo Angst, weil man sich das halt nicht erklären kann. Woher kommt das? Ja. Und ich habe ja auch noch zwei andere Bilder geschickt. Ja, die habe ich jetzt ja nicht vorliegen. Genau, aber wenn man... Ich bin sicher, dass wir da auch nicht so viel weiter kämen. Doch. Nach Feierabend, doch, hundertprozentig. Also nach Feierabend können Sie sich mal das Bild 903 anschauen und da einfach in den oberen Spiegel reinzoomen. So, also du bist überzeugt davon, dass du einen Geist... Ist ja interessant, dass man Geister sogar fotografieren kann. Ist ja was ganz Neues. Ich dachte, ja, was heißt fotografieren? Ich habe Bild drauf losfotografiert und das, was da drauf zu sehen war, das habe ich erst eine Woche später erkannt. Ja. Macht dir das denn Angst? Natürlich. Du könntest auch auf dem Standpunkt stehen, okay, da ist halt ein Geist. Vielleicht ist das sogar ein sehr netter und freundlicher Geist und der ist halt in meiner Umgebung. Nein. Nein. Also das nicht. Ich war zum Beispiel eine Freundin von mir, Nadja, die hat mich zur Arbeit gefahren morgens. Mhm. Wir wollten dann halt zusammen losfahren. Und ich bin gut eine ganze Zeit lang halt, klar, natürlich auch ohne Begleitung großartig rausgegangen und so. Und sie hat mich dann halt dahin gefahren. Wir sind dann die Treppe runtergelaufen. Mhm. Und sie hat auf einmal Schweißausbrüche bekommen. Und das war wie ein Schockanfall. Mhm. Plötzlich. Und nachdem sie mich dann halt rausgelassen hat, war irgendwie alles wieder okay bei ihr. Ja. Also das war schon sehr merkwürdig und sie hat vorher halt noch nie sowas gehabt. Ja. Ja, also ich glaube, wir tappen hier so ein bisschen im Nebel. Mich überzeugt das nicht so sehr, was du erzählst, muss ich sagen. Ja, da muss man wirklich die Bilder reinzoomen. Ja, ja. Weißt so du, Ausdruck alleine reicht nicht aus. Dieses Feld ist riesig mit den Geistererscheinungen. Es kann ja sein, ich glaube ja, dass es sowas gibt, aber das ist so selten und so komplex. Ich glaube nicht, dass man das einfach so, so leicht auch erkennt. Beobachte mal den Fall weiter. Wenn also sich das, Domian, wie gesagt, schau dir das Bild 903 an und zoom in den Spiegel rein. Ja, aber weißt du, das würde mich auch null überzeugen. Dann wüsste ich noch lange nicht, was ist mit diesem Foto gemacht worden. Weißt du, ein Foto sagt gar nichts aus. Ja, gut, okay. Ne? Wenn es mit einem normalen Fotoapparat gewesen ist, wo negative und ja, so ja. vorhanden wäre, dann klar, ne? Ja. Dann wäre es natürlich was anderes. Ja. Ne? Es ist also, bei meiner wir können ja mal so bleiben. Wir bleiben am Ball. Sollte sich noch etwas noch mehr Besonderes ergeben bei dir, meldest du dich nochmal und dann unterhalten wir uns. Denn der Geist hat ja gewisserweise eine Zeit Ruhe gelassen, dir Ruhe gelassen und meldet sich jetzt wieder vielleicht. Ja, aber man sagt ja auch, die haben ja, dass die irgendwas ja noch von einem wollen. Ne, dass irgendwas vielleicht ungeklärt ist und dass sie da vielleicht irgendwo irgendwas von einem wollen, aber wir verstehen es halt nicht. Vielleicht. Was sie dementsprechend wollen. Man weiß es nicht so genau. Bei meiner älteren Schwester, 1 Uhr ist es zum Beispiel auch gewesen, wir haben Kerzen angehabt und die Kerze, die hat... Hörner gezeigt. Also die hat sich im Prinzip umgewandelt. Das hat sie dann in dem Moment auf Video aufgenommen. Ja. Also es existieren natürlich Videos, die das belegen. Auf die Gefahr hin, dass jetzt zu viele Leute sagen, die reden da Unsinn, würde ich sagen, wir beenden mal das Gespräch. Und wir verbleiben so, wie ich es gerade gesagt habe. Okay? Ja, alles klar. Wenn sich handfest was ergibt, meldest du dich nochmal, okay? Mhm, genau. Alles Gute, Susanne. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, von der Geisterwelt der Susanne gehen wir jetzt weiter zu Nele. Hallo Nele? Nele ist nicht hier. Jetzt ist sie da, ja. Nele. 32. Hallo Nele. Stimmt das? 32? Bitte? 33 ist richtig, Nela. Nela und 33. Mhm. Nela. Um was geht's denn? Eigentlich um das Thema von gestern. Das hat mir leider nicht funktioniert. Mein Gewissen frisst mich auf. Ja. ich versuche es kurz zu machen. Ja. Es ist eigentlich eine fürchterlich abgedroschene Geschichte. Ja. Entschuldigung. Ich lebe seit geraumer Zeit in einer Beziehung. Ja. Wie lange schon? 7 Jahre. 7 Jahre? Mhm. Das ist schon eine gute Zeit, ne? Genau. Mhm. Es ist seit einem halben Jahr ungefähr, habe ich eine Affäre. Seit einem halben Jahr hast du eine Affäre? Genau. Die Leitung ist hier ganz gut, deswegen wiederhole ich mal ab und zu. Ja? Entschuldigung. Macht nichts. Genau. Der Grund, warum ich mein Gewissen auffrisst. Die Affäre ist eigentlich, um es jetzt böse auszudrücken, Mittel zum Zweck. Ich bin in der Beziehung, in der ich lebe, eigentlich recht zufrieden, bis auf die Tatsache, dass ich ich drücke es jetzt mal plump aus, seit Jahren nicht angefasst werde. Oh. Ich habe mir die Affäre nicht gesucht. Das klingt so ein bisschen nach, dann geht man suchen und findet irgendwann. Ich will mich da nicht rausreden. Ich bin reingefallen, auch wenn es nach rausreden klingt. Also es ist eine reine Sexgeschichte. Im Prinzip ja. Ja, also was heißt ja. Im Prinzip? Wenn ich ehrlich bin, ja. Ja, also da sind keine Gefühle im Spiel. Nein. Na, weil ein bisschen zögerlich bist du doch. Nein. Also, wie naja, nein? Nein, ich also so ganz ohne Gefühle, das würde nicht ein halbes Jahr gehen. Das ist, ich glaube, das ist utopisch. Ja, Sex kann man ja, sehr lange mit richtig. Jemandem haben ohne Gefühle. Okay, also wir fassen es an. Sieben Jahre. Bitte? Dann liegt die Betonung auf Mann. Also ich glaube, Frau hat es da ein bisschen schwerer. Also so ganz ohne geht es gar nicht. Lass mich mal nochmal zusammenfassen. 7 Jahre eine Beziehung. Eigentlich ist die Beziehung toll, aber da läuft nichts im Bett mehr. Nein. Seit schon sehr langer Zeit. Ja. So, gar nichts mehr im Bett? Ja. Null? Null. Zärtlichkeiten? Naja, ja oder nein? Die so auf der Bruder-Schwester-Beziehung. Also, okay, so man nimmt sich in den Arm, man küsst sich also mal, kein, aber also wirklich, das hat so keine, also mehr so Bruder-Schwester. Verstehe. Also keine erotischen nein, jetzt nein, gibt es seit einem halben Jahr eine Affäre, wo so ein bisschen Herz dabei ist, was ihr Mädels ja immer braucht für die Affären. Aber letztendlich eine große Liebe ist das nicht. Da steht im Vordergrund der Sex mit der Affäre. Wenn ich ehrlich bin, ja. So. Freilich. Ich bin nicht aus Holz geklopft. Das ist. War ich nicht von seit Jahren ohne zu sein, ist schwierig. Dafür bin ich, glaube ich, nicht alt genug. Weiß deine Affäre davon, dass du fest liiert bist? Ja. Ja. Und das ist für den okay? Nein, nicht wirklich. Aber für den sind mehr Gefühle im Spiel? Ich glaube jetzt mittlerweile ja, schon so ein bisschen, aber das Problem von Anfang an war so ein bisschen die Aussage, ich möchte eigentlich nicht das Verhältnis einer Frau sein, was ich auch unbedingt nachvollziehen kann, also das würde ich als Frau auch nicht wollen. Jetzt hast du ein extrem schlechtes Gewissen deinem Freund gegenüber, dass du diese Affäre hast. Jein, und das ist ein bisschen das Wie? Problem. Wie, jein? Jein, weil wenn ich ganz ehrlich Das ist aber eine schwere Geburt, ich weiß mal, dass ich die raus haben. Es ist zum einen das Problem, dass ich, ich habe deshalb kein schlechtes Gewissen. Zum einen, weil ich bin nicht aus Stein geklopft. Ich sitze seit Jahren, banal ausgedrückt, auf dem Trockenen. Ja, so weit waren wir schon mal. Klingt jetzt so ein bisschen plump, aber daher habe ich kein schlechtes Gewissen. Ich habe selbstverständlich ein schlechtes Gewissen, weil ich mag ihn wahnsinnig gerne. Er ist das Liebenswerteste unter Gottes weiter. Also, typisch Frau, ja, typisch Frau. Keiner verdient verarscht. Typisch Frau, ja und nein, ne? Ein bisschen ja und dann auch wieder. Ja, natürlich. Also, irgendwie schon ein schlechtes Gewissen, aber irgendwie auch wieder nicht, weil er dich am Trockenen sitzen lässt. Warum lässt er dich denn auf dem Trockenen sitzen? Ich glaube, das ist Frau, früher oder später fängt es immer an, auf sich selber zu projizieren. Das tue ich auch. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube nicht, dass es zum Großteil an mir liegt, denn aus vorherigen Beziehungen, ich muss dazu sagen, wir sind alterstechnisch ein bisschen weiter auseinander. Ja, das ist ja 12 Jahre, er ist 12 Jahre älter als ich. Was glaubst du, woran es liegt? Ich weiß, dass vorherige Beziehungen ein ähnliches Problem hatten. Oder eigentlich genau das gleiche Problem. Also ich weiß, was ist die Ursache des Problems? Ich glaube, sein Kopf. Was heißt das? Ich glaube, das ist etwas, was für ihn zweitrangig ist oder eigentlich kein Thema ist oder was er eigentlich... Naja, aber am Anfang war es schon gut bei euch, die ersten Jahre. Das erste Jahr. Ach, nur das erste Jahr? Ja. Nur das erste Jahr? Moment mal, das ist doch eine heftige Aussage. Sind Leute 7 Jahre zusammen und nur das erste Jahr war sexuell gut. Und dann hat es sich allmählich immer mehr versandet. Um es jetzt mal in Zahlen zu nennen, es läuft seit über drei Jahren gar nichts mehr. Ja. Die 2 Jahre davor sehr, sehr, sehr wenig. Das erste Jahr war okay. Und ich weiß, dass das erste Jahr mit Hilfsmitteln funktioniert hat. Mit Hilfsmitteln? Was heißt das? Naja, man hat Möglichkeiten, Dinge zu benutzen, Dinge einzunehmen, damit es funktioniert. Nele, muss ich näher drauf eingehen? Bisschen Butter bei die Fische. Also Potenzmittel, Viagra oder sowas. Genau. So. Und das schon gleich am Anfang, im ersten Jahr. Hat er generell Potenzprobleme? Ja. Woran liegt das? Ich glaube wirklich ein bisschen am Kopf. Ich denke nicht, dass es ein rein medizinisch betrachtet, glaube ich nicht, dass es ein... Hat er sich den medizinisch mal untersuchen lassen? Nein, das würde er niemals tun. Gott bewahre, nein. Ich glaube, dass es eine Kopfsache ist. Ich glaube, dass ich finde, dass man als Frau, als Partnerin, wenn man 7 Jahre zusammen ist, schon das Recht hat, da ein bisschen genauer Bescheid zu wissen. Sonst passieren solche Sachen, wie sie jetzt bei dir passiert sind. Das heißt, im Prinzip müsste er sich urologisch durchchecken lassen und wenn das nicht klappt, psychologisch. Das finde ich, das A und O. Das würde ich an seiner Stelle auch machen, um für mich rauszukriegen. Bist du denn sicher, dass er keine andere hat? Ja. Ja, da bist du ganz sicher. Habt ihr denn in all diesen Jahren oft und viel darüber diskutiert? Nein. Warum mein nicht? Gott, nein, das geht nicht. Warum geht nein. das nicht? Deswegen glaube ich, dass das mehr so eine Kopfsache ist. Das ist zweitrangig. Ja, Moment, aber es ist doch völlig egal, was du glaubst, ob das Kopfsache ist. Warum sprecht ihr nicht darüber? Er möchte das nicht. Und das lässt du mit dir machen? Was soll ich tun? Ja, was soll ich tun? Du kannst dich doch nicht einfach der Situation so ergeben. Ich kann ihn nicht zwingen, darüber zu sprechen. Nein, aber du kannst ihn schon in gewisser Weise kannst du ihn zwingen, dass er irgendetwas unternimmt. Und wenn er nichts unternimmt, dann funktioniert halt die Beziehung nicht mehr. Dann kann es bis dahin gehen, dass man eine Bedingung stellt. Wenn du das und das nicht tust, dann können wir halt kein Paar sein. Würde ich ihm die Pistole auf die Brust setzen? Ja, er würde mir im Prinzip weisen, wo die Tür ist. Traurig, aber er würde es tun. Ja, aber Nela, wo bist du? An wem bist du denn da? Dann lassen gehen. Was willst du denn mit ihm dann noch? Wenn der so egomanisch ist und sich überhaupt nicht... Nein, das hat nichts mit Egoman zu tun. Finde ich schon, wenn der dich 7 Jahre da zappeln lässt. Er lässt mich ja nicht 7 Jahre zappeln, aber es ist... Was für mich sehr schwierig ist, dass er das nicht, er tut es nicht aus Berechnung und er tut es nicht, weil er nicht will oder weil er nicht. Ja, glaube ich ja. Das ist kein bösartiger Wille, mag ja sein, dass der nicht dahinter steckt. Aber entscheidend ist, was hinten rauskommt. Hinten rauskommt sein Verhalten, wie er sich verhält. Und das finde ich. Jemand, der ein mir nicht begreifliches Phänomen so wahnsinnig wenig von sich selbst hält. Er hat unglaublich wenig Selbstbewusstsein. Er hat wahnsinnig wenig, er hält sich für gar nichts. Er ist unglaublich. Er ist, beruflich lebt er sich voll aus. Er ist ein wahnsinnig intelligenter Mensch. Ich habe noch nie so einen intelligenten Menschen erlebt. Okay. Aber privat hält er gar nichts von sich. Ja. Und wenn ihm meine Frau sagt, Das geht so nicht. Und dann würde er, wenn auch traurig, aber würde die Tür weisen. Ja. Also, nee, ich könnte ja unter solchen Bedingungen mit niemandem zusammenleben. Ich finde es erdrückend. Und finde es dann auch völlig nachvollziehbar, dass du dir da eine Affäre gesucht hast. Nur hat das ja keine Zukunft. Ich habe es mir nicht gesucht. Naja, gut. Also, das klingt komm. So ein bisschen berechnend. Nein, aber das klingt so ein bisschen, als wäre ich so ein naja, gut, du hast aber nicht, ja gut, aber du hast nicht Nein gesagt, du machst es ja mit. Du hast eine Affäre. Ob die du nur gesucht hast oder ob die Affäre dich gefunden hat, ist ja das Haarspalterei. okay. Aber so kann es ja nicht weitergehen. Du kannst ja jetzt nicht auf Dauer diesen hochsensiblen, tollen, unselbstbewussten Menschen da jetzt jahrelang hintergehen. Da muss doch jetzt mal ein bisschen was geschehen. Entweder lässt es sein, aber du bist unglücklich. Oder du machst das fast ganz auf und sagst ihm, pass mal auf, ich kann nicht mehr, ich habe jetzt eine Affäre und gestehst. Und vielleicht kommt dann das ganze Karussell mal ein bisschen in Schwung. Oder du verheimlichst es noch eine Weile und sagst ihm, pass auf, ich kann aber nicht mehr, du musst etwas unternehmen. So können wir nicht weiterleben. Nur die Möglichkeiten hast du. Ja. Finde ich. Alles andere ist ja Betrug. Du betrügst ihn ja. Eben. Ja. Da sind wir wieder beim Gewissen. Ja, da sind wir da, dass du etwas verändern musst in deinem Verhalten. Ja. Es ist so schwierig. Natürlich ist es schwierig. Er ist ein unglaublich liebenswerter Mensch. Ja, komm. Das Problem ist, dass... Was? Ja, aber was ist denn das für ein Argument? Er ist so ein unglaublich liebenswürdiger Mensch. Ja gut, mag er ja sein. Aber alles andere stimmt. Ja, aber das stimmt alles nicht. Ja, aber wunderbar. So, aber das stimmt nicht. Und das ist doch was ganz Entscheidendes für dich und dein Leben. Das macht es für mich in meiner Einstellung wahnsinnig primitiv, weil ich mir denke, alles andere funktioniert, nur das nicht. Ja, aber was meinst du, wie vielen es so geht? In wie vielen Paaren dieses Problem besteht? Und da hilft nur, dass man wirklich mal alles auf den Tisch legt. Und wenn ihr beide das allein nicht schafft und wenn er so sensibel und so schwierig ist, dann geht doch zusammen zu einer Paarberatung. Oh Gott, auch nicht. Ja, Lila, da kann ich auch nicht helfen. Wenn du nicht sprechen willst, wenn du ihm keine Bedingungen stellen willst, wenn du ihm nicht vorschlagen willst, zur Paarberatung zu gehen, ja, dann ist mein Latein am Ende. Weiß ich nicht, was ich dir sagen soll. Okay. Tja, nur so weitermachen finde ich so unter moralischem Gesichtspunkt nicht in Ordnung. Aber das findest du ja selbst auch nicht in Ordnung. Das ist richtig. Es fällt mir nur so wahnsinnig schwer, weil ich nicht glauben kann, dass ich eine Beziehung, die sonst eigentlich auch sehr gut funktioniert. Ja. Nur deshalb. Ja, aber so ist es oft. So ist es. So ist es leider oft. Und da Sexualität schon ein wichtiger Faktor ist bei den Menschen, hat es halt auch diese Macht. So, ich habe dir meine Meinung gesagt. Wenn wir uns jetzt weiter unterhalten würden, glaube ich, würden wir uns im Kreis drehen. Okay. Du musst ja sowieso für dich deine Entscheidung treffen, wie du da weitergehen willst. Ich finde, du solltest dann nicht so sehr mit Samthandschuhen anfassen. Sage ich mal jetzt zum Schluss nochmal. Lassen wir es einfach so stehen. Liebe Nela, alles Gute wünsche ich dir. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Nela. So, und weiter geht's mit Jenny. Jenny ist 25. Hallo Jenny. Hallo. Jenny, um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um meine Oma, ja? Die eigentlich gar nicht meine Oma ist. Ach was? Ja. Was ist sie denn sonst? Ja, also eigentlich nur eine Nachbarin. Ja. Und sie ist 70 Jahre alt. Aha. Und ich pflege sie halt zurzeit immer wieder mal so zwischendurch. Ach, die alte Dame ist erkrankt. Ja, also, ja, ihr Mann ist damals verstorben vor knapp 10 Jahren. Mhm. Und dann ist sie leider in die Alkohol-Ding ein wenig reingerutscht. Mhm. Bisschen abgerutscht und sie fällt oft um, weil sie hat Wasser im Kopf gehabt. Mhm. Und dann hat sie eine Operation jetzt vor kurzem hinter sich gehabt. Ihr wurde, wie heißt es, ein Shunt oder so gelegt? Ja, das ist eine Herzoperation, ne? Nee, also das ist ein Schlauch vom Kopf bis zum Bauchnabel. So. Ja, stimmt, ja, ich hab's gerade verwechselt. Ja. Genau. Ja. Hm. Und da läuft halt jetzt das Wasser ab, ne? Damit das Wasser aus dem Gehirn irgendwie in den Magen fließt oder wie das sich ja auflöst. Also von oben auf dem Kopf dann in den Bauchraum. Genau. Hm. Ja. Jo, und der Sohn behandelt sie halt immer so schlecht. Also er kommt vorbei, er schimpft sie, ja, du musst mehr laufen. Und er sieht, dass sie einfach nicht kann, ne? Mhm. Und jetzt will er dann vielleicht sogar, dass sie ins Altenheim geht, obwohl sie noch voll da ist. Ja. Also sie hat keinen Alzheimer und Ding. Sie ist soweit noch ganz da. Mhm. Und jetzt weiß ich halt nicht, ne? Weil ich möchte sie gern weiterpflegen. Du sagst, du meine Oma, hattest du denn früher oder lange schon einen sehr engen Kontakt zu dieser Frau? Ja, also damals, wie ihr Mann gestorben ist, hat meine Mama sich viel mit ihr befasst und so. Und dadurch bin ich auch öfters für sie einkaufen gegangen. Wenn sie umgefallen ist, habe ich geholfen. Ja. Und irgendwie hat sich das halt so ergeben, dass sie wie eine Oma für mich war. Aber so als ganz kleines Kind hattest du mit der Frau noch keinen Kontakt? Nein. Nee, das nicht. Sagst sie, du auch? Sie kannte mich zwar so weiters, aber der Kontakt war noch nicht so intensiv. Ja. Sagst du denn Oma zu ihr? Ja. Ja, sagst du? Das ja, ist ja ganz nett. Offen, ja. Und sie nennt mich auch Engele. Ach, das ist ja süß. Das ist ja wirklich nett. Und sie hat nur einen Sohn? Oder gibt es da noch mehrere Kinder? Da gibt es noch eine Tochter, ja. Aber die befasst sich auch kaum mit ihr. Die besucht sie nicht und sie tut mir halt echt leid. Ne? Und deine Mutter, kümmert die sich auch um die Frau? Ja, also sehr liebenswürdig. Sie macht Essen für sie, sie tut alles rüber. Achso, und ihr beiden seid die wichtigeren Personen als ihre Kinder, so kann man sagen. Ja. Ne? Mhm. Ja, dann weint sie öfters ohne uns und so, ne? Da wäre sie schlecht dran und so, ne? Das ist natürlich ein schwieriges Problem, wenn jetzt der Sohn will, dass ihr in ein Alten- oder ein Pflegeheim kommt. Ja, ja. Ihr seid ja quasi fremde Menschen. Ihr habt ja gar keinen Einfluss. Keine Entscheidungsbefugnis und gar nichts. Ja. Das ist natürlich eine ganz schlimme Situation. Ihr wärt weiter bereit, die Frau zu unterstützen und auch zu pflegen und für sie einzukaufen. Und das wäre für euch kein Problem. Nee. Würde ich auf jeden Fall machen. Ja. Aber mit dem Sohn kann man halt auch so schlecht reden. Ne? Das wollte ich gerade fragen. Kann man den denn nicht überzeugen nach dem Motto, passen Sie mal auf, wir kümmern uns hier gut um Ihre Mutter. Das geht nicht. Ich glaube nicht. Nee, weil er ist auch viel auf ihr Geld, sage ich jetzt mal, aus, was sie noch hat, die paar Kröten, ne? Ja, aber das geht doch dann im Alten- und Pflegeheim vielleicht auch drauf. Ja, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, er will unbedingt halt, dass sie ins Altenheim geht, ne? Sie tut mir halt furchtbar leid und sie weint, sie will es nicht und so. Hast du denn, du oder deine Mutter oder ihr beiden schon mal mit dem Sohn gesprochen? Oh, wir haben es nicht, ehrlich gesagt, nicht so drauf angelegt, weil sie hat auch immer Angst davor, wenn dann jemand mit ihm spricht, dann lässt das immer an ihr mehr oder weniger wieder raus. Ja, und befasst dich mehr mit den zwei, finde ich toll und so. Ach so, das heißt, also, seht ihr denn diesen Sohn schon mal? Ja, öfters mal, ja. So im Flur oder wie? Nee, halt auch wenn er bei ihr ist ab und zu, ne? Und? Aber wir versuchen immer aus dem Weg zu gehen, ne? Weil ich verstehe. Wie ist denn da so die Stimmung, wenn ihr euch da im Zimmer begegnet? Ja, er sagt schon Hallo und so, aber er geht halt auch dann mehr so auf Distanz, weil er wird immer ziemlich laut und meine Mutter und ich, wir mögen das halt nicht so, ne? Jenny, also weißt du, ich finde ja, dass man alle Möglichkeiten des ordentlichen, vernünftigen, freundlichen Gespräches ausschöpfen sollte. Mhm. Wenn die Situation so ist, wie du sie jetzt geschildert hast, hat er ja nur eine einzige Chance, nämlich durch ein gutes Gespräch auf diesen Mann Eindruck zu machen und einwirken zu können. Ja. Das heißt, ich würde euch wirklich sehr raten, das Gespräch mit ihm zu suchen. Sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Okay. Vielleicht, man weiß es ja nicht, es ist ja ein Versuch. Ja. Realisiert er das auch gar nicht so genau, welche Rolle ihr habt und dass ihr bereit seid, das alles zu übernehmen. Man weiß es ja nicht, was die Frau bei ihm über euch erzählt oder vielleicht reden die gar nicht viel über euch, weil er davon nichts hören will und so weiter. Ja. Ich würde das Gespräch suchen. Okay. Also falsch machen könnt ihr da nichts, weil ihr habt sonst keine Möglichkeiten in der Hand. Mhm. Okay. So, wenn es dann auch nicht klappt, ja, dann ist es natürlich sehr schwierig. Gibt es sonst noch irgendjemanden, einen Pfarrer, der vielleicht da eingebunden ist? Oder? Nee, leider nicht. Niemand. Nee. Hm. Das ist schade, ja. Weil ich habe sogar schon gesagt, falls sie ins Altenheim muss, dann bewerbe ich mich da, dass ich sie weiterpflegen kann. Ne? Immer. Das ist aber total nett, dass du dich da so engagierst bei der Frau. Wie kommt das? Ja, weil sie tut mir einfach leid, ne? Sie ist so eine kleine, zierliche Frau und so liebenswürdig und die eigenen Kinder behandeln sie so ganz beschissen traurig. Auf Deutsch. Ganz ne? traurig. Ja. Also wie gesagt, erstmal das Gespräch suchen, freundlich, Vorschläge auch machen, dass ihr ihm entgegenkommt und so weiter. Sollte alles schief gehen und die Frau muss doch in ein Altenheim, dann besteht ja nach wie vor die Möglichkeit, dass ihr, das heißt du und deine Mutter, auch engen Kontakt mit ihr haben könnt, wenn sie in einem Altenheim ist. Altenheim ist ja nicht gleich grausam, da gibt es ja auch gute Unterkünfte, gibt auch schlimme, weiß ich, aber es gibt auch gute. Und vor allen Dingen, wenn die Leute doch dann auch regelmäßig Besuch kriegen, dann ist das ja für die Heimbewohner auch schön und werden da vielleicht auch noch ein bisschen besser behandelt von den Angestellten, wenn da ein guter Außenkontakt stattfindet. Okay. Also erstmal reden. Okay. Ne? Und ich finde toll, dass du dich da so engagierst. Also Hut ab, finde ich sehr schön. Alles, Dankeschön. Finde ich sehr toll. Liebe Jenny, viel Glück und alles Gute dann auch für deine Mama und für die alte Dame vor allen Dingen auch. Okay. Tschüss. Vielen Dank. Ne? Tschüss. Tschüss. Und schon haben wir hier die Martina und Martina ist 46. Hallo Martina. Hallo Domian. Martina, um was geht's? Ich müsste eigentlich ein bisschen weiter ausholen. Zwar bin ich seit 29 Jahren verheiratet. Machen wir vielleicht kein weites Ausholen, erstmal so ein Stichwort, so eine Überschrift. Meine Ehe. Die Ehe. Katastrophe. 29 Jahre, sagst du, verheiratet. Ja. Was ist das schlimmste Problem in der Ehe? Dass mein Mann mich ewig belügt und Sachen versteckt. Wir haben schon Wohnungen verloren, Strom abgestellt. Vor anderthalb Jahren hat er mich dann im Internet per Webcam im Chat betrogen. Mit einer anderen Frau? Ja. Mhm. Das habe ich rausbekommen. Dann habe ich ihm wieder eine Chance gegeben. Wir waren in so einer Notfallberatung. Von der AWO war das. Ja. Aber die Psychologen haben dann so ein paar Sachen gesagt, die ihm dann gar nicht in Kram gepasst haben. Damit hatte sich dann Eheberatung erledigt. Ja. Wollte er nicht mehr. Ja. Du hast gesagt, ihr habt eine Wohnung verloren, weil er lügt? Ja, er sagt, er hat die Miete bezahlt und ist nicht. Ach so. Und solche Sachen. Und da hast du keinen Überblick gehabt über die Mietzahl. Richtig. Mhm. Das war auch ein bisschen dämlich, weil ich war 14, wo ich ihn kennengelernt habe. 14? Jo. Mhm. Mit 15 waren wir zusammen. Klar. Mit 18 Jahre. Geheiratet, 19 das erste Kind und so. Im Prinzip dein erster Mann. Ja. Ist dann immer noch. Und immer noch. Mhm. Wie viele Kinder habt ihr? 3. Wie alt sind die? Der älteste Sohn ist 27, dann habe ich eine Tochter, die ist 25 und der jüngste ist 17. Also das sind zwei schon erwachsene, sehr erwachsene Kinder. Ja, und der 17-Jährige ist damals gekommen, weil man hatte dann endlich wieder Arbeit, hat die auch eine Weile durchgehalten, 2-3 Jahre. Mhm. Dann dachte ich, jetzt wird alles gut und dann wollte ich gerne noch ein Kind. Mhm. Das haben wir dann auch gekriegt, der ist jetzt 17, aber... Hast du gerne mit ihm geschlafen? Ja, im Großen und Ganzen schon. Wann habt ihr das letzte Mal zusammen geschlafen? 2 Tage. Vor 2 Tagen, achso, also das gibt's regelmäßig dann doch noch. Ja, wenn er nicht im Schlafzimmer sich einschließt, schon. Schlaft ihr getrennt? Nein, wir schlafen eigentlich gemeinsam. Nur mein Mann hat so die Angewohnheit, wenn es Krach gibt. Schließt er sich ein und du musst auf der Couch? Dann geht er ins Schlafzimmer, macht die Tür zu, ja. Und du liegst auf der Couch dann, oder wie? Ja, und wenn ich dann mal denke, sehe ich gar nicht ein und gehe auch ins Schlafzimmer, geht er raus. Und sprechen blockt er eigentlich immer ab. 29 Jahre. Wenn du mir sagen würdest, wie viele Jahre waren von den 29 Jahren glückliche Jahre? Das ist ja das Problem. Das ist dann manchmal ein Dreivierteljahr wieder schön. Mhm. Und dann passiert wieder irgendwas. Jetzt sind es 1,5 Jahre, wo er mich im Internet betrogen hat, Herr. Und eigentlich, ja, die erste Zeit habe ich ein bisschen Kontrolle gemacht. Computer, ob das war ein Chat, ob das wieder auf dem Computer drauf ist oder so, war nichts. Ja, je länger das war, umso ruhiger wurde ich. Dann haben meine Kontrollen eigentlich auch aufgehört. Mhm. Jetzt merkte ich aber seit ein paar Tagen, Post verschwindet. Ja. Da habe ich ihn heute drauf angesprochen. Ja, nee. Wie, ja, nee? Wäre nicht so. Wäre nichts gekommen. Mhm. Nur Telefonrechnung und sowas kommen nun mal regelmäßig. Das weiß ich. Ich möchte nochmal auf meine Frage zurückkommen von den 29 Jahren. Wie viele Jahre waren glücklich? Ja, das war immer so sporadisch. Das war dann ein halbes Jahr supi und dann kam wieder irgendwas, dann war es wieder ein halbes Jahr schlecht, dann war es wieder ein Jahr schön. Also schwierig, das so als Zahl zu nennen. Kann man schwer sagen, weil er auch jede Arbeit schmeißt, weil er mit Vorgesetzten nicht klarkommt. Klingt sehr stressig, dein Leben. Dann hat er vor 3 Jahren beschlossen, sich selbstständig zu machen. Habe ich mich wahnsinnig gefreut. Das lief dann erstmal nicht so, aber ich habe ihn unterstützt, wo es ging. Als was denn? Hausmeistertätigkeiten, Gartenarbeiten, ja. Umzüge. Ja. Dann Ende letzten Jahres rief jemand eine Firma an, da hat er dann geholfen, Umzüge zu machen. Da war er dann auch über Nacht weg. Fiel mir erstmal schwer, aber kam ich dann auch mit klar. Aber? Ja, seit dem letzten 1. hat er sich wahrscheinlich mit denen auch in die Haare gekriegt. Und das geht wieder im Bach runter? Es geht alles wieder den Bach runter, ja. Und so geht das seit Jahren, Jahrzehnten fast schon, bergauf, bergab. Einmal geht es um seine Arbeit, dann geht es um eure Ehe, richtig. Dann geht es um die Wohnung. Es ist nur eigentlich... Immer wieder abwärts. Ja, und deswegen sagte ich gerade, ich stelle mir dein Leben sehr, sehr stressig vor und angespannt. Ja. Weil du immer in Angst bist, in Sorge, dass wieder was geschieht. Vor 1,5 Jahren war ich in Aplabik. Das ist eine psychiatrische Klinik? Ja, da habe ich mich so vollgesoffen. Ach so, du hast ein Alkoholproblem. Eigentlich nein, überhaupt nicht, aber ich wollte mir das Leben nehmen. Weil du so fertig mit den Nerven warst? Ja. Was sagen denn deine beiden sehr erwachsenen Kinder? Die kennen die Situation ja nun sehr gut. Ja, meine Tochter sagt, nehmt das nicht so ernst, ihr vertraut euch sowieso wieder, nur irgendwie. Ich kann nicht mehr. Und der Sohn, was sagt der? Der weiß das nicht. Der weiß das nicht? Der kriegt den... Das meiste kriegt er nicht mit, weil was so in den letzten Jahren passiert, das erzähle ich ihm nicht mehr. Weißt du, Martina, was du gerade gesagt, du hast gerade etwas ganz Wichtiges gesagt. Etwas absolut Wichtiges. Ich kann nicht mehr, hast du gesagt. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr weiter, sonst hätte ich auch nicht angerufen. Mhm. Die Energie ist erschöpft. Das Maß ist voll. Ja, weil ich jetzt wieder festgestellt habe, er schüttet auch wieder. Die Rechnung, die hat er durchgeschreddert, damit ich nicht sehe, was da kommt. Im Dezember hat er wieder keine Miete bezahlt. Das habe ich durch Zufall rausgekriegt, weil mich der Vermieter angesprochen hat. Und ich musste sagen, ja, nee, tut mir leid, ich weiß von nichts. Wenn man das überhaupt beantworten kann, ich frage es trotzdem, was sind das für Empfindungen, die du für deinen Mann hast oder noch hast? Das ist das Schlimme, ich liebe ihn trotzdem. Gehen wir nicht fahrlässig mit dem Wort Liebe gerade um? Das denke ich auch manchmal. Aber ich weiß es nicht. Ich habe die Vermutung. Ich habe auch schon mal gedacht, weil ich von meinen Eltern, die waren Entscheidung damals, wo ich meinen Mann kennengelernt habe und ich kenne nichts anderes. Bei meinen Eltern war schon scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Waren die Eltern auch sehr... Ja, dominant dir gegenüber und haben so... Die mochten mich nicht, ja. Die mochten dich und du musstest dich denen unterordnen. Ja. Dann hast du gar nichts anderes gelernt. Nach der Scheidung wollte ich, wo mein erstes Kind geboren wurde, habe ich eine Karte zu meiner Mutter geschickt, weil die keinen Kontakt mehr wollte mit mir. Noch bei den anderen Kindern nichts. Ich habe das gerade mit dem Zurückrechnen nicht ganz mitgekriegt. Wie alt wart ihr, als ihr geheiratet habt? 18. Und mit 14 aber schon kennengelernt? Ja. Ist er so ungefähr in deinem Alter oder ein bisschen älter? 6 Jahre älter. 6 Jahre älter. Lass uns mal einfach mal so eine Fantasie spinnen. Die Vorstellung, er wäre nicht mehr nahe in deinem Leben. Die Vorstellung, du würdest allein in einer Wohnung wohnen. Wie wäre das? Macht mich irre. Irre? Aus Angst? Ja. Warum? Ich war noch nie alleine. Es ist nicht das Gefühl der Erleichterung. Ich weiß nicht. So weit habe ich irgendwie noch nie gedacht. Musst du jetzt aber. Du bist ja jetzt noch in einem Alter, wo du nochmal richtig auch einen neuen Akzent für dein Leben setzen kannst. Und ich habe die Vermutung, weil du noch nie alleine warst, klebst du so an deinem Mann und lässt das alles mit dir machen. Weil du Angst hast vor dem Alleinsein oder vor dem eigenständigen Leben. Ja. Was? Obwohl ich das eigentlich selbst mit meinem Mann alles selber machen Eben. Musste. Ich wollte gerade sagen, eigentlich bist du eine ganz taffe Frau, die ihr Leben hundertprozentig auch alleine hinkriegen würde. Nur so, wie wäre das finanziell? Könntest du alleine über die Runden kommen? Wir kriegen so oder so Hartz IV dazu. Ah ja. Also das ist eine nebenberufliche Selbstständigkeit. So. Also was fehlt, kommt vom Arbeitsamt. Das wäre dann zu organisieren. Aber ich... Weißt du, was ich glaube, Martina? Ich glaube erstmal, dass du aus dieser Ehe raus musst. Ich glaube nicht, dass du deinen Mann liebst. Das ist keine Liebe. Das ist Angst und Abhängigkeit. Und ich glaube, dass du, um stabil zu werden für ein eigenes Leben, zunächst in eine Psychotherapie musst. Das habe ich schon mal versucht. Dann mach es nochmal. Vor anderthalb Jahren, da war ich bei 3 Psychologen, weil ich es nicht geschafft habe. Wie lange? Und die haben gesagt, ich hätte kein psychologisches Problem, ich habe ein Eheproblem. Und das müsste ich lösen. Ja, super. Toller Ratschlag. Das war bei 3 Stück. Was ist wieder für ein Quatsch? Das Einzige bei dieser Beratungsstelle war eine nette Psychologin. Die hat auch lange mit mir gesprochen. Da war ich doch noch alleine noch. Weißt du, das ärgert mich jetzt auch wieder. Du hast ein Eheproblem, aber die Frage ist, warum hast du ein Eheproblem? Weil du ein psychologisches Problem hast. Ja, aber das haben die anders gesehen. Ja. Außer dieser Notärztin. Aber bei der einen Termin zu kriegen, würde über mehrere Monate dauern. Das hat sie mir auch selber gesagt. Ich sollte verschiedene Psychologen anrufen, mir Termine geben lassen und so schnell möglich in Behandlung gehen. Nur da wurde ich abgewiesen und dann habe ich irgendwann gedacht, nee. Nee, pass auf, du darfst da nicht aufgeben. Das ist unter Umständen kompliziert, da dann einen baldigen Termin zu kriegen, vor allen Dingen bei einer Person, die man auch gut findet und die einen ernst nimmt. Aber das ist dein einziger Weg. Du brauchst eine Stabilisierung. Jemand, der dich stabilisiert für die eigenen Schritte in dein eigenes Leben. Ich habe eine tolle Psychologin hier heute Nacht im Hintergrund. Das ist Heide. Mit der möchte ich, dass du mit ihr jetzt eingehend sprichst. Die soll dir konkrete Ratschläge geben, welche Art von Therapie, wie du es am besten anstellst und so weiter. Das wäre nett. Ja. Und dann finde ich, dass du eine gute Chance hast, aus diesem fürchterlichen Leben rauszukommen, von dem du gerade erzählt hast. Und dass du in den nächsten Jahren, die nächste Hälfte deines Lebens ein entspanntes und schöneres Leben führst. Fernab von dem Mann. Ja. Dir wird jetzt so ein bisschen gruselig bei der Formulierung, ne? Ja. Ich merk's schon. Ich weiß auch, wenn er vor mir stehen würde, ich bin immer so, ich verzeih dann auch wieder und denk, kann ja nur besser werden. Nee. Aber du hast gerade gesagt, ich kann nicht mehr. So. Und das, ich schaff das nicht. Wenn ich irgendwie wegfahre, dann denke ich immer, was macht er zu Hause? Ja. Das macht mich wahnsinnig. Ja. Weißt du, was für eine Erleichterung, was für ein Traum, wenn du erstmal dahin kämst, dass du sagst, mir ist das völlig egal, was der macht. Ich habe meine eigenen 4 Wände, meine kleine Wohnung und mach's mir da schön. Weißt du? Ja. So, liebe Martina, jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an und dann könnt ihr beide in Ruhe reden. Ja, danke dir auch. Viel Glück, das viel Kraft. Mir richtig gut, das mal loszuwerden. Ja, ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute, wirklich. Wenn ich schaffe, ich melde mich. Oh, das fände ich wirklich sehr nett. Mach das bitte. Mach's bitte. Ja. Martina, alles Gute. Ja, danke schön auch. Tschüss. Herzlich willkommen, Milena. Ja, hallo. Milena. Ja, ist richtig. Milena, und die Milena ist 19. Hallo Milena, ja. Um was geht's denn? Es geht um meinen Freund. Ja. Der ist 23, Berufssoldat, noch bis Ende diesen Jahres, bis Dezember. Und es geht halt darum, er war jetzt schon zweimal im Einsatz in Kosovo. Er war einmal im April 2007 und jetzt dieses Jahr von Anfang Februar bis Ende März. Und er will jetzt unbedingt auf jeden Fall nochmal in Einsatz, aber diesmal nach Afghanistan. Ach so. Ach, ja. Und ich habe halt überhaupt gar keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Weil ich habe ihm gesagt, dass mich das, allein der Gedanke daran, dass mich das total fertig macht und dass ich damit nicht umgehen kann. Kann ich verstehen. Würde ich mir auch Sorgen machen an der Stelle. Es ist ja nur gerade schrecklicherweise wieder ein deutscher Soldat ums Leben gekommen. Ja, eben, genau deswegen. Mhm. Und es ist ja auch nicht der erste. Es ist nicht der erste. Ich weiß nicht die genaue Zahl. Ich vermute so um die 30. Ja, ja, das kann durchaus sein, ja. Ja, ich weiß es nicht genau, ich will jetzt ja keine, aber es sind schon, jeder ist zu viel und es sind ja schon einige deutsche Soldaten gestorben, ja. Ja, ja, eben. Und also komplett auch seine ganze Familie, seine ganzen Freunde sind dagegen und sagen ihm halt, ja, bist du bescheuert, lass das. Und warum will er das unbedingt? Ja, wenn ich ihn das frage, dann sagt er, ja, das verstehst du eh nicht, weil du warst nie dabei und das versteht sowieso nur jemand, der im Einsatz war. Und das ist jetzt meine letzte Chance und ich will das unbedingt nochmal machen. Das ist ja auch schon wieder so ein Macho-Gequatsche. Wirklich, das es mag ja sein, dass man das nicht versteht oder dass du es nicht verstehst, aber dann soll er sich doch die Mühe geben, es dir ansatzweise zu erklären. Ja, das denke ich mir auch. Ne? Und nicht einfach zu sagen, du verstehst du ja sowieso nicht. Ja, also du stehst jetzt da, du kriegst für den Kopf geschmissen, verstehst du ja sowieso nicht und deine Sorgen sind mir egal und die Sorgen meiner Eltern sind mir auch egal und ich fliege jetzt runter und bin da und mache auf Abenteuer. Ja, vor allen Dingen, das Schöne war ja, er kam ja wieder und er hat mir halt nichts davon gesagt, kam dann in mein Zimmer hoch mit einem Strauß Rosen, hat mich überrascht und dann das nächste Wochenende hat er mir dann gleich eröffnet, ja, ich will nochmal weg. Mhm. Ja, und dann war dann, ne? Für wann und wie lange wäre das? Also es ist jetzt so, seine jetzige Bereitschaft endet im Juli und er würde sich dann ab August nochmal bewerben. Und wenn er dann runterkommen würde, wäre es irgendwann zwischen August und Dezember für mindestens 6 Wochen und maximal dann dem entsprechenden Zeitraum bis zum Ende halt. Ach so. Mhm. Ja. Und das Ding ist halt, dass ich mich dann halt frage, ja, was soll ich jetzt machen? Und da wollte ich gestern eigentlich schon anrufen bei dem Thema, mein Gewissen zerfrisst mich. Und ich habe mir da jetzt auch teilweise schon gedacht, ja, was wäre jetzt, wenn ich jetzt ganz einfach mal meine Pille vergessen würde und dann, ja, ups, Entschuldigung. Nee, das ist kein guter Weg. Ich weiß, weiß ich auch selber. Dieser Gedanke ist halt permanent und immer da. Mhm. Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Mhm. Und vor allen Dingen hat er mir jetzt auch eröffnet, ja, er will jetzt, wenn er mit dem Bund fertig ist, will er doch keine Ausbildung machen, sondern er will unbedingt auswandern. Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Ach gut, das ist auch sowas, was gar nicht so in deiner Lebensplanung steht, auswandern oder sowas. Och, ich würde schon sehr gerne auswandern. Ich habe das auch vor, bloß halt nicht jetzt auf einmal bam und ja, jetzt im Januar fliegen wir weg. Mir erscheint so ein bisschen, als würde der junge Mann alles so für sich entscheiden und die Umwelt, sprich du, die haben sich unterzuordnen. Ja, genau. Auswandern ist ja nun so eine große Aktion. Die müsste man ja zuallererst mal mit der Freundin besprechen, nach dem Motto, hier, ich denke drüber nach, was denkst du, wollen wir das und wenn ja, wie und so weiter. Da gibt es dann 1000 Fragen zu klären. Ja, sollte es geben, ja. Das Ding ist halt auch mit dem Afghanistan-Einsatz, ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht durchstehen kann und ich habe ihm gesagt, wenn er sich wirklich im August bewirbt, dann werde ich mich von ihm trennen, weil ich das nicht durchstehen kann. Mhm. Ich kann es einfach nicht, das habe ich ihm so gesagt und da hat er dann halt nur gemeint, ja, hat nichts weiter zu gesagt. Wie lange seid ihr zusammen? 13 Monate. Noch nicht so lange, ne? Nee, ist es nicht. Ich wollte gerade noch mal fragen zu seiner Familie. Seine Eltern, seine Familie ist auch dagegen, dass er nach Afghanistan geht? Genau. Ja, genau. Also seine Eltern sind getrennt, haben auch nichts miteinander zu tun und sagen halt beide getrennt voneinander, dass sie dagegen sind. Weißt du mal, Melina, ich glaube, dir sind da wirklich sehr die Hände gebunden. Du kannst da ja nichts machen. Und wenn du schon so eine klare Ansage gemacht hast, wenn du das tust, dann trenne ich mich von dir. Und er da relativ flapsig drauf reagiert oder so, na, sehr zurückhaltend oder kaum reagiert, sagt das ja sehr viel aus. Ja, ich weiß. Wann hast du ihm das gesagt? Wenn du das machst, dann trenne ich mich von dir. Letztes Wochenende. Wurde danach noch einmal darüber gesprochen? Nee, das war kurz bevor ich nach Hause gefahren bin. Achso, ihr wohnt weit auseinander? Ja, 40 Kilometer. Achso, und du hast ihn seitdem nicht mehr gesehen? Nee, wir telefonieren zwar jeden Tag, aber das ist halt immer nur sehr kurz, weil er halt ja beim Bund ist und da nicht so viel Zeit ist. Ja, verstehe. Also mach jetzt bloß keinen Unsinn mit Pille auslassen und... ja, ich weiß, ich würde es auch, glaube ich, nicht tun. Also das Einzige, was du, wenn du das wirklich so siehst, ist das Klarste, was du sagen kannst, das hast du schon gesagt, dass du dich trennen möchtest. Das ist hart, aber das ist dann so. Wenn du das so empfindest, dann musst du das auch so sagen. Ich kann das nachvollziehen und ich wäre an deiner Stelle auch in großer Sorge. Das ist menschlich und nachvollziehbar. fernab der Diskussion, ob dieser Einsatz in Afghanistan nötig ist oder unnötig. Das ist jetzt eine ganz menschliche, private Diskussion. Wie schätzt du ihn so ein? Ist das jemand, der schon durch, dass du das gesagt hast, dass er doch ein bisschen nachdenklich wird oder zieht er so gnadenlos sein Ding durch? Also ich denke mal schon, dass er auf jeden Fall darüber nachdenkt, aber es ist ja doch häufig so, dass er andere Sachen über mich stellt, sage ich jetzt mal, von der Wichtigkeit her. Und ich denke mir dann halt, ja okay, ich liebe diesen Kerl und der ist, alles andere ist dann immer so perfekt und wir passen so gut zusammen, dass ich dann sage, ja okay, dann lasse ich ihm halt die Zeit dann beim Fußball oder mit seinen Freunden oder was weiß ich. Und also ich wollte gerade fragen, was stellt er denn noch so über dich? Also Fußball ist wichtiger. Ja, oder halt auch, er hat irgendwie zum Geburtstag irgendwie ganz viele DVDs gekriegt und wollte dann mit seinem Kumpel gucken von morgens um 10 bis abends um 6. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann komme ich halt um 5 vorbei, dann gucke ich noch eine Stunde mit euch mit. Also ich sagte, nee, will ich nicht, das ist doch doof. Und dann komm lieber später. Und dann habe ich gesagt, ja später geht nicht. Also sehen wir uns halt gar nicht, komme ich halt am nächsten Tag vorbei. Ach so, so einfach. Ja, ja okay. Also, und wie ist das mit dem Auswandern? Er hat gesagt, er will dann nächstes Jahr auswandern. Ja, also es war halt zunächst im Gespräch, dass er eine Ausbildung macht, vom Bund aus. Halt irgendwie Kfz-Mechatroniker, irgendwie sowas. Und das ist halt so, dann hat er sich darüber informiert und dann ist es halt so, dass die Meisterbetriebe und sowas das nicht anerkennen, also nicht so hoch anerkennen, wie eine andere Ausbildung. Ja. Und deswegen hat er jetzt gesagt, ja nee, dann mache ich das nicht, dann gehe ich halt nach Neuseeland und mache da Lkw-Fahrer. Ach so, dann gehe ich nach Neuseeland und mache da Lkw-Fahrer. Ja, und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, denkst du denn, dass du dann da glücklicher bist und denkst du denn dann, dass du da eine gesicherte Zukunft hast und alles? Und bei dem Glücklicher hat er dann gesagt, ja, ich bin da glücklicher. Da hat er auch wirklich eine halbe Minute lang nachgedacht und hat dann gesagt, ja, ich bin da glücklicher. Und da wurde gar nicht drüber gesprochen, ob du da mitkommst? Nee. Ah, Milena, das klingt nicht gut. Das klingt wirklich nicht gut. Also ich glaube, da hast du einen richtigen Macho an deiner Seite. Aber so einen richtigen Ego-Shooter, dem es nur um sich geht, um sein Ding. Na gut, das Ding ist halt auch, dass er ziemlich viel mitmachen musste, weil der Freund seiner Mutter, der langjährige Freund seiner Mutter nach der Trennung, der hat halt getrunken und Alkohol und Drogen und alles. Ja und gut, egal. Also keine Ahnung, auf jeden Fall musste er dadurch. Also ich kann dich jetzt nur bestärken in deiner Haltung, wenn du das für dich so empfindest, dann sag ihm das nochmal so und zieh's dann auch durch. Mach aber bloß keine Dummheiten, dass du irgendwie Druck auf ihn ausüben, also in irgendeiner Weise ihn erpressen willst oder dass du plötzlich schwanger wirst oder so. Mach es bitte nicht, das ist falsch, das ist genau falsch. Ja, ich weiß. Also ich finde deine Haltung nachvollziehbar und wenn du ihm das so sagst, finde ich das auch richtig und wenn er dann so reagiert, dann war es das vielleicht auch mit ihm. Mich schockiert ja noch mehr die Sache mit Neuseeland, muss ich dir sagen. Das heißt, du findest gar nicht in dessen Kosmos so statt, dass der dich mit einplant. Bist du in Neuseeland dann glücklicher? Dann denkt er ein bisschen nach, ja, bin ich. Sagt aber nicht, ja, der hätte sagen müssen, ja, wenn du mitkommst, bin ich da glücklicher. Ich weiß. Das ist eine tolle Antwort gewesen. Ich weiß, und sowas gibt es halt ganz oft, dass ich mir denke, okay, hätte er jetzt das gesagt, wäre es einiges besser gewesen. Also, halt die Augen auf und zieh dein Ding durch und lass nicht alles mit dir machen. Liebe Milena, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Ja, tschüss. Tschüss. Ich bin verbunden mit Angie, 22. Guten Morgen. Ja, hi, Domian. Angie. Um was geht's denn? Ja, und zwar geht's um mein Schwiegermonster. Um dein Schwiegermonster? Genau. Die Schwiegermutter? Ja, genau, so kann man es auch nennen. Warum ist das ein Monster, die Schwiegermutter? Es ist eine lange Geschichte. Ich glaube, wir haben nicht mal viel Zeit. Ich fasse es mal kurz. Ich wäre dir dankbar. Meine Schwiegermutter hat, wo ich mit unserem Sohn, besser gesagt, dreimal im dritten Schwangerschaftsmonat war, mein Mann gesagt, er soll sich doch trennen, er kann ja Unterhalt zahlen. Am gleichen Tag, an unserem Hochzeitstag, sagte er zu meiner Tante, für meinen Mann zahlt er die Hälfte nicht für den, sag ich mal, für die Hochzeitsfeier. Das würde er aber für seine leibliche Tochter tun, weil er ist der Stiefvater. Achso, der Schwiegervater hat das gesagt? Nee, sein Stiefvater in der Hinsicht. Sein Stiefvater, ja, okay. Sein Stiefvater, ja, so. Okay. Und dementsprechend war mein Mann natürlich sehr verletzt, dass er es so extrem merkt, dass sein Stiefvater so extrem gegen ihn ist. Ja, und dann ging es so los eben, dass er mich ja verlassen sollte. Er könnte Unterhalt zahlen. Sagte die Schwiegermutter dann wieder? Ja, die Schwiegermutter ist genauso. Also meine Schwiegermutter ist sehr streng christlich, muss ich dazu sagen. Sie geht jeden Tag in die Kirche. Ja. Also wir reden darüber, dass diese Schwiegereltern dir sehr feindlich gesonnen sind, kann man so sagen. Ja, sehr. Beide. Die Schwiegermutter ist zudem noch eine fromme Frau und geht oft in die Kirche. Jeden Tag. Jeden Tag. Und macht dir die Hölle heiß. Ja, und sie rät sogar ihrem eigenen Sohn, dass er seine schwangere Freundin verlassen soll. Momentan, also jetzt seine Frau, aber damals war ich noch seine Freundin, ja. Ja, das Kind ist mittlerweile da? Ja, das ist 15 Monate alt. 15 Monate alt. Wie ist denn jetzt die Stimmung zwischen dir und deiner Schwiegermutter? Und ja, mein Schwiegervater, sag ich mal, also der Schwiegervater meines Mannes ist jetzt vorletzte Woche ins Krankenhaus gekommen, weil er hatte einen epileptischen Anfall. Mhm. Und wir hatten gesagt, ich hatte meinem Mann gesagt, ich sage, mein Mann steht, muss ich dazu sagen, immer hinter mir. Mhm. Ich habe gesagt, mein Mann, ich möchte nicht, dass er ins Krankenhaus geht und ich gehe auch nicht, weil ich muss dazu sagen, wir haben eine Maisonettenwohnung, also zweistöckig. Mhm. Und mein Sohn ist am 2. Dezember, Entschuldigung, ist er die Treppe runtergefallen. Mhm. Und mein Schwiegervater hatte Wichtigeres zu tun, indem er eine Kirchenprobe, eine Chorprobe, weil er singt im Chor und spielt Gitarre, es wichtiger empfand, als seinen Enkel zu besuchen. War der Enkel im Krankenhaus? Ja, genau. Er war 2 Tage im Krankenhaus und der Schwiegervater ist nicht gekommen. Dann hast du gesagt, dann besuchen wir ihn auch nicht. Genau, es sind so viele Sachen eben mit der Hochzeit, was ich dir gerade gesagt hatte, passiert. Auch wo mein Sohn Taufe hatte, hatten wir zu dem Zeitpunkt Streit. Er konnte noch nicht mal kommen, meinen Sohn gratulieren zu der Taufe, was man eigentlich so üblich macht. Ich bin auch katholisch, muss ich dazu sagen. Also das ist jetzt, das Verhältnis ist ausgesprochen schlecht, ne? Hört sich so an. Furchtbar. Deswegen es war mir heute sehr wichtig, dass ich irgendwie zu dir durchkomme, weil ich finde immer, du bist ein sehr verständnisvoller Mensch und kannst auch gute Ratschläge geben. Lass mich noch ein paar Fragen stellen, damit ich das Ganze richtig verstehe. Wohnt ihr in einem Haus zusammen, alle? Nein, wir wohnen in einer eigenen Wohnung. Hm. Wir wohnen ungefähr 3 bis 4 Kilometer entfernt. Ja, wie stellt sich denn dein Mann in der Sache auf? Ist der mehr auf deiner Seite oder? Mein Mann ist total auf meiner Seite. Also das ist der wirkliche Pluspunkt für mich. Das ist schon mal gut. Total zu mir, aber es tut mir einfach, das Schlimme für mich ist, ich komme aus einer Familie, wo ich meine Meinung sagen kann und mein Vater steht immer zu mir. Mhm. Ich habe mit 15 sogar einmal gesagt, dass ich einmal Gras zu mir genommen habe, Marihuana. Mhm. Und mein Vater sagt, gut, du hast es probiert, du machst es nicht mehr, es ist in Ordnung. Ich habe es auch seitdem nicht mehr gemacht. Könnte man denn jetzt nicht, Angie, könnte man nicht sagen, okay, dein Mann steht auf deiner Seite, das ist ja schon mal toll. Da ist die Loyalität geklärt. Dass ihr sagt, wenn die uns so die Hölle heiß machen und wenn die sich so schlecht uns gegenüber verhalten, dann brechen wir einfach den Kontakt gänzlich zu den Leuten. Ja, aber das tut mir eben für meinen Mann leid. Mein Mann leidet so, darum rufe ich ja an, Domian. Mein Mann tut mir so leid, er leidet so sehr darunter. Wegen meinem Stiefvater nicht, also wegen seinem Stiefvater besser gesagt, nicht. Weil er weiß, der Stiefvater war immer gegen ihn. Aber seine Mutter hat ihn immer, wie er mir erzählt, er ist oft einflussig auf unseren Sohn. Okay, weil aber... Ich bin nicht die Nummer 1, ich war immer die Nummer 2. Moment mal. Und jetzt zähle ich auch noch den Sohn auf Nummer 1. Ich meine, als Mutter ist es eigentlich normal, dass man den Sohn auf Nummer 1 steht. Moment. Und lass mich mal fragen. Die Stiefmutter behandelt euch beide schlecht. Die behandelt euch beide schlecht. Genau. Das sieht auch dein Mann so. Mhm. Und dein Mann ist auch empört darüber, wie sie sich verhalten hat in der letzten Zeit. Der ist verletzt, super. Der könnte jeden Tag weinen. So, und warum tut dir dann dein Mann leid, wenn ihr den Kontakt zu den Eltern gänzlich abbrecht? Weil es trotzdem seine Mutter ist. Ja, aber das weißt ist du... Das Ding. Mein Mann ist so ein gutherziger Mensch. Ja, aber irgendwann ist das auch kein Argument mehr. Es ist die Mutter. Ich weiß, aber mein Domian, ich bin auch so ein gutherziger Mensch. Also mein Problem, ich habe es von meinem Papa geernt. Mein Papa hat so viele Fehler in seinem Leben erlebt. Ja. Und ich will trotzdem, ich könnte mein letztes Hemd für einen Menschen geben. Ja, okay. Mein ist genauso. Okay, aber irgendwann muss man eine Grenze ziehen, weil sonst das eigene... Ich weiß, aber das Problem ist, man kann das so schlecht. Ja, aber weil sonst das eigene Leben kaputt gemacht wird. Wenn ihr euch immer und immer wieder auf die Leute einlasst, wirst du immer und immer wieder verletzt und traurig sein. Und dein Mann auch. Ich weiß. Sodass ich weiß nicht, wie ich meinem Mann helfen soll, Domian. Deswegen rufe ich dich an. Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll. Ja. Ich weine jeden Abend, weil ich nicht weiß, wie ich ihm helfen soll. Mhm. Da ist vielleicht einmal eine Härte besser und erträglicher, als langfristig immer und immer wieder verletzt zu werden. Ich weiß nur, was hilft mein Mann eben. Ich weiß, ich sage ihm immer, ich liebe dich und meine Familie. Meine Familie akzeptiert ihn so sehr, weißt du? Meine Familie, mein Vater, ich bin ja nur meinem Vater groß geworden. Mein Vater nimmt ihn in den Arm und sagt, mein Sohn, wie geht es dir? Ich habe noch nie das von meinem Schwiegereltern gehört, mein Vater. Meine Sendung ist vorbei. Wir werden dich aber gleich jetzt nochmal anrufen. Ich bitte dich aufzulegen und auf den Anruf zu warten. Alles klar, danke schön, Domian. Bis gleich. Kann ich noch ein Autogramm von dir? Ja, sag gleich die Anschrift meiner Psychologin, okay? Alles klar, danke schön, Domian. Du bist super toll, tschüss. Danke schön, tschüss. In der Technik, Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da, ein Radio 1 Live, ein Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.